Ja. Ja, was soll's. Ich hab schon immer vergessen, machen Freunde zu danken für eure Loyalität. Im Denken euer Handeln für den Fun und den Handschlag. Bam, es hat sich so viel angehäuft, seitdem wir uns von anderen Handlampen abkanteten. Freunde, kann man eure markanten Taten verstreuen auf diese Welt da draußen, auf Deutschland und seine Anstalten. Wurdet ihr Smartfahrer, Fadi oder Tante, verstrahlt auf Dollarnarren. Amerikanische Staaten, USA, USA, Kuba, Afrika, Südostasien oder Afghanistan, Ahua, während manche durch den Panama-Kanal fahren, sitzen andere im Gummianzug und strampeln in der Klapse Down Under. In Australia feste, beste Adresse, rudern zu lassen oder unter Wasser Bohrinseln ausbessern. Sie lassen Kohle sprechen wie ein Schneemann mit Kohle in der Fresse im Disney Channel, auf das wir uns alle irgendwann mal wieder treffen, bei bester Gesundheit und verschiedenen Talenten. Echte, ich vermisse euch von Zeit zu Zeit, ja doch, dass das Selbstinteresse war das, was Wissen bereichert. Immer weiter verzweigt wie Risse in der Sicherheitsglasfensterscheibe. Wir haben uns verziert, tätowiert und gemeißelt in Holz oder Stein. Oder zockt den einfach Wolfenstein Golf zu zweit, machen goldig und feiert den bis die Wolken mancher problematischer Streit. Lila sind und sich einfach durch solidarisch teilen, Räuberleiter mit blassen Fräulein, Heuboden einweihen, wir waren 13, okay. Oder Luftmatratze teilen mit Weibern am Teich, 2 Stunden bis zum Zapfen schreist jeder eine Stunde. Danach mussten beide heim ausgeleierten Schrittes, denn die Mutti rief an, wo die eineiigen Zwillinge bleiben eiligen Schrittes. Na dann rucki zucki, ich hör uns feiern. Ja, und feixen. Ich vermisse diese Scheiße, echt, das klingt billig, ich weiß. Aber mit euch, wenn ich mich recht erinnere, waren es einige. Des engeren Kreises, meine Freunde, dieses Leben zu teilen, hat mich bereichert wie eine Weltreise. Durch jede große Town, ich habe eure Details in die Lines eingebaut. Bis der Klassenclown weint, geb ich euch die Asche, Faust, lass es bounce. Leute, es sei euch ein Fest. Und wenn ich schaffe, feuer euch mit euch die Jahrtausendfatsche aus der eigenen Tasche. Mit allen Dudes da draußen wird's mit ein Feierabend. Danach kauen wir alle aus, wie durch die Munge raucht, ja. Ihr könnt euch drauf fallen lassen, so wie Badewannen. Ja, das ist ein Traum, man. Danach seid ihr alle so kaputt, so verstrahlt. Chernobyl Diaries, ey. Wie durch die Bunge raucht, ich sag's schon, ey.